war dabei. Und Georgi ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie verkeinen, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kuschbeka. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Liebling. Ha, ha! Johnny war der Whisky zu warm. Und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgi nahm beide beim Arm. Und sagte, die Armee kann ich verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kuschbeka. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Biefstück. John ist gestorben und Jim ist tot. Und Georgi ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kuschbeka. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Biefstück. Tartar! Obwohl das Leben uns, die Jugendfreunde, mit seinen reißenden Fluten weit auseinandergerissen hat, obwohl unsere Berufsinteressen ganz verschieden, ja, einige würden sogar sagen, geradezu entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert. Da könntet ihr was lernen. Castor und Pollux, Hektor und Andromache und so weiter. Selten habe ich, der einfache Straßenräuber, na, ihr wisst ja, wie ich es meine, einen kleinen Fischzug getan, ohne ihm, meinem Freund, einen Teil davon, einen beträchtlichen Teil, Braun, als Angebinde und Beweis meiner unwandelbaren Treue zu überweisen. Und selten hat er, nimm das Messer aus dem Maul, Jakob, der mächtige Polizeichef, eine Razzia veranstaltet, ohne vorher mir, seinem Jugendfreund, einen kleinen Fingerzeig zukommen zu lassen. Ja, und so weiter und so weiter. Es beruht ja schließlich auf Gegenseitigkeit. Könnt ihr was lernen? Na, alter Jackie, freut mich, dass du gekommen bist. Das ist wirkliche Freundschaft. Weißt du, ich musste dich heute dabei haben, Jackie. Hoffentlich ist es nicht so unangenehm für dich in deiner Stellung. Du weißt doch, Meg, dass ich dir nichts abschlagen kann. Aber ich muss jetzt gehen. Ich habe den Kopf wirklich so voll. Wenn bei der Krönung der Königin nur das Geringste passiert. Du, Jackie, weißt du, mein Schwiegervater ist ein ekelhaftes altes Ross. Wenn er da irgendeinen Stunk gegen mich zu machen versucht, liegt da in Scotland Yard etwas gegen mich vor? In Scotland Yard liegt nicht das Geringste gegen dich vor. Selbstverständlich. Das habe ich doch alles erledigt. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kuschbeka. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Biefstück Tartar. Ich danke euch, Kameraden. Ich danke euch. Na, und nun der unauffällige Aufbruch. Und jetzt muss das Gefühl auf seine Rechnung kommen. Der Mensch wird ja sonst zum Berufstier. Setz dich.